Also ich werde heute über den Propheten Jesus sprechen, Elisabeth und Maria, und über seine Mutter und seine Familie. Elisabeth und Maria, der Sohn Marias, gehört zu den fünf mächtigsten Propheten im Islam. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns von 25 Propheten im Koran berichtet. Es gibt weitaus mehr. Und er hat uns gesagt, dass unter diesen 25 fünf mächtige Propheten gibt. Der erste unter ihnen ist Nuh a.s. Der zweite Ibrahim a.s. Der dritte ist Musa a.s. Der vierte ist Isa ibn Maryam a.s. Und der fünfte ist unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet im Koran richtig ausführlich die Geschichte von Isa, von seiner Geburt, von seiner Familie. Erstmal die Familie von Isa a.s. und seine Mutter Maryam a.s. Allah subhanahu wa ta'ala spricht und sagt Ali Imran. Ali Imran, das ist die Sure Nummer 3 im Koran und das heißt die Sippe Imrans. Der Großvater von Isa heißt Imran. Seine Mutter, also die Großmutter von ihm, heißt Henna bintu Faqud. Diese Frau, die Mutter von Maryam, erreichte ein höheres Alter und hat aber keine Kinder bekommen. Eines Tages schaut sie Kinder auf der Straße und kriegt diesen Wunsch, starken Wunsch, sie möchte ein Kind haben. Als sie dann wirklich schwanger wurde, hat sie gesprochen und hat sie gesagt, oh Allah, ich gelobe dir, dieses Kind, dass er dir dient, frei. Und die Gelehrten im Islam sprechen und sagen, wenn wirklich jeder Muslim nach Maria gehen würde, oder ihre Mutter und sagen würde, oh Allah, ich gelobe dir, dieses Kind für dich frei, wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn auf dem besten Weg und auf der schönsten Art und Weise erziehen und aufwachsen lassen. Imran, dieser Mann, ist verheiratet mit Henna bint Faqud. Und ihre Schwester ist verheiratet mit wem? Mit Zakaria alayhi salam. Kennt ihr Zakaria, der Vater von Yahya alayhi salam? Die sind verwandt. Das heißt, Zakaria ist verheiratet mit der Schwester und Henna bint Faqud ist die Frau von Imran alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, er hat Adam und Nuh und die Familie Ibrahims, also die Sippe Ibrahims und die Sippe Imrans auserwählt. Auserwählt. Eine sehr besondere Stellung im Islam gegeben. Und dann sprach die Frau von Imran und sagte, oh Allah, ich gelobe dir, das, was in meinem Mutterleib ist, für dich frei. Ich möchte nichts davon haben von diesem Jungen. Als sie das Kind zur Welt gebracht hat, war es ein Mädchen. Da sagt sie im Koran, oh Allah, es ist ein Mädchen geworden. Und der Knabe ist nicht wie das Mädchen. Warum? Weil der Knabe kann man in der Kirche, also in dem Orden abgeben, damit er dort dient, arbeitet, hilft. Aber ein Mädchen kann das nicht machen. Also sie hat sich gewundert. Ich wollte eigentlich, mein Wunsch war danach, dass es ein Junge wird, ein Knabe. Aber es ist ein Mädchen geworden. Und Allah sagt, kommentierend dazu, Wallahu a'lamu bima wada. Allah weiß Bescheid, was sie auf die Welt gebracht hat. Als sie das Kind geboren hat, hat Allah subhanahu wa ta'ala ihr eine sehr, sehr besondere Stellung gegeben. Und ihre Mutter hat ein Dua, ein Bittgebet gemacht. Deshalb, Rasul sallallahu alaihi wa sallam, wenn wir das betrachten, hat er uns gesagt, wenn der Mann seiner Frau nähert, sollte er ein Bittgebet aussprechen. Allahumma jannibna shaitan wa jannib shaitan ma razaqtana. O Allah, beschütze uns vor dem verfluchten Teufel und beschütze unser Neugeborenes vom Teufel. Das sollte jedermann machen. Rasul sallallahu alaihi wa sallam sagt, es gibt kaum ein Neugeborenes, der nicht vom Teufel gezwickt wird. Deshalb sagt der Rasul sallallahu alaihi wa sallam, wenn das Neugeborene auf die Welt kommt, schreit es sofort. Warum schreit es? Weil der Teufel ihn berührt und ihn zwickt. Guck mal, diese Feindschaft schon von Anfang an. Ich meine, es ist ein kleines Kind. Der hat weder einen Zahn noch eine Hand, mit der er schlagen oder irgendwas anfassen kann. Lass ihn doch, bis er aufwächst. Damit du. Nein, er will ihm von Anfang an zeigen, ich bin dein Feind. Ich werde alles dafür tun und dran setzen, um dich in die Erde zu führen. Also, Maryam a.s. wurde bewahrt davor, durch das Mitgebet ihrer Mutter. Sie hat gesagt, Inni u'iduha bika wa dhurriyataha min ash-shaytan ar-rajim. Ich bitte dich um Schutz für sie und ihre Nachkommenschaft vom verfluchten Teufel. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihre angenommen, er hat sie auf eine schöne Art und Weise wachsen lassen und hat ihr aber auf dem Weg Zakaria gegeben, damit er auf sie aufpasst und betreut. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, als sie das Kind geboren hat und zum Orden gebracht hat, die haben sich gestritten. Wer übernimmt die Verantwortung für Maryam? وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَرْمُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ. Sie haben dann ein Los gemacht, indem sie Stifte geworfen haben und das Los hat Zakaria bekommen. Allah wollte es so, subhanahu wa ta'ala. Isa ibn Maryam hat eine sehr, sehr hohe Stellung im Islam. Aber wir reden erstmal über seine Mutter. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihr eine Sure nach ihrem Namen im Koran gewidmet. Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala hat dieser Frau Früchte gegeben. Jedes Mal, wenn Zakaria zu ihr nach Hause gekommen ist, um sie zu besuchen, fand er bei ihr Früchte. Man sagt, man fand die Früchte des Winters bei ihr im Sommer. Während des Sommers. Und während des Sommers fand er die Früchte des Winters. Also hat sich gefragt, sagte, ja Maryam, woher hörst du das? Sagte, es ist von Allah. Allah versorgt, wen er möchte, ohne es zu berechnen. Rasulullah sagt, كَمُلَ مِنَ النِّسَاءِ أَرْبَعَ. Vier Frauen auf dieser Welt sind vollkommen. Keine ist wie sie. Die erste, Maryam. Die zweite, Asiya, die Frau von Pharao. Die dritte ist Khadija, die Frau des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und die vierte ist die Tochter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Fatima radiallahu anha. Also wir sehen, was das für eine Stellung für so eine Frau gibt. Und dann kommen wir jetzt weiter, damit wir, ich will mich jetzt nur auf den Koran beziehen, weil es gibt viele Hadithe und dann will ich das, damit wir jetzt nicht in dieser Versuchung kommen, dieser Hadith ist falsch, ich beziehe mich auf den Koran, es ist immer alles richtig. Als Maryam aufgewachsen ist, und man sagt, es war eine sehr schöne Frau, aber sehr rechtschaffen, sehr anständig, Allah subhanahu wa ta'ala wollte es so. Und sie hatte einen Cousin, der hieß Yusuf al-Najjar, also der Tischler, Yusuf. Eines Tages sind sie unterwegs zusammen, das ist die eine Erzählung, die ist auch richtig, aber erzähl ich beide, damit ihr beide kennt. Sie waren unterwegs, sie wollte Wasser holen. Yusuf hat gesagt, ich habe genug Wasser. Sie wollte Wasser holen, ist sie zu einem Ort gegangen. Erschien ihr der Erzengel Gabriel. Es gibt eine Erzählung, die noch stärker ist. Man sagt, dass sie im Orden geblieben ist, wo sie rein ist, wo sie ihre Tage nicht hatte. Also die Regel nicht hatte. Bei den Juden ist das Bittheuste, dass wenn die Frau ihre Regel bekommt, verlässt sie das Haus. Bei den Juden ist das so. Und teilweise gibt es sogar Häuser bei den Juden, wo die Frau wirklich diese Zeit dort verbringen muss, bis sie rein wird. Subhanallah. Also, die Geschichte erzählt, dass in der Zeit, wo die ihre Regel war, hat sie das Haus verlassen und ist zu ihrer Tante gegangen. Dort ist sie geblieben. Als sie dann rein wurde, wollte sie sich waschen. Hat sie sich dann, wie der Koran berichtet, einen Ort gesucht, wo sie dort sich waschen konnte. Während sie ihre Klamotten auszieht und will sich waschen, erscheint ihr ein Mann. Sagt sie, Inni a'udhu bir-Rahmani minka in kunta taqiyya. Ich suche Flucht bei Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du von den Gottesfürchtigen bist. Stellt euch diese Situation vor. Allah subhanahu wa ta'ala schickt einen Engel zu ihr, aber in der Gestalt eines Mannes. Und sie muss irgendwie, weit und breit ist keiner, sie kann ja schreien, so laut sie will. Keiner kann ihr zur Hilfe kommen. niemanden außer Allah subhanahu wa ta'ala. Also sie hat sich direkt an Allah subhanahu wa ta'ala gewendet. Und das ist, was der Koran und Islam uns beibringt. In jeder Situation, egal was es gibt, wende dich an Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim a.s. steht im Feuer, Da kommt der eine Engel und der zweite Engel und der dritte Engel zu ihm. Ibrahim, du Ibrahim, brauchst du Hilfe? Sollen wir etwas tun? Sagte, wieso? Ich kann mich direkt an Allah wenden, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Wenn dich meine Diener nach mir fragen, ich bin nah. Ich bin nah. Also, sie hat sich direkt an Allah subhanahu wa ta'ala, der Barmherzige, gewendet. Er hat ihr direkt geklärt, worum es geht. Ich bin gekommen und ich möchte dir ein Kind schenken. Und hier möchte ich noch eine Bemerkung machen. Jedes Kind, was auf die Welt geboren, also kommt, ist es ein Geschenk von Allah subhanahu wa ta'ala. Und in jeder Stelle im Koran wird nicht von ein Kind geben, wird immer von Schenkung gesprochen. Jedes Kind, was man bekommt, wird geschenkt. Wahhab, also geschenkt. Also ich bin gekommen, um dir ein Kind zu schenken von Allah subhanahu wa ta'ala. Sie hat gesagt, wie soll ich denn ein Kind auf die Welt bringen? Mich hat keiner berührt. Noch bin ich eine Frau, die uneheliche Beziehung hat. Wie soll das denn passieren? Da sagt er, so hat Allah subhanahu wa ta'ala entschieden. Und er wird zu einem Zeichen sein für die Menschheit und als Barmherzigkeit für die Menschheit sein. Subhanallah. وَكَانَ أُمْرًا مُقْضِيًا. Diese Sache ist erledigt, entschieden von Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt kommt das Problem, sie wird schwanger. Und wohin damit? Vor ihren Leuten. Deshalb Allah subhanahu wa ta'ala, wenn ihr merkt im Koran, Allah subhanahu wa ta'ala hat das verboten, dass man ehrbare Frauen Unzucht vorwirft. Hat Allah subhanahu wa ta'ala verboten. Und diese Frau ist eine ehrbare Frau, ist eine rechtschaffene Frau. Wie soll sie jetzt mit ihrem Bauch zu ihrem Volk zurückgehen und ihnen erklären, was passiert ist? Keiner wird ihr glauben. Als das soweit war, dass sie das Kind auf die Welt bringen sollte, hat sie einen Satz gesagt, was ziemlich traurig ist. Hat sie gesagt, ich wünschte, ich wäre tot, bevor das alles geschehen ist und sogar in Vergessenheit geraten. Allah subhanahu wa ta'ala schickte Jibril zu ihr, wie die Geschichte ist, und rief sie von einem niedrigen Tal, hab keine Angst, sei nicht traurig. Allah subhanahu wa ta'ala wird dir einen Fluss, ein Wasser schenken, wo du daraus trinken kannst. Sie hat ihr Kind auf die Welt gebracht und sie sollte ja fasten, mit keinem reden, nimmt ihr Kind und geht zu ihrer Familie, also zu dem Stamm, zu der Gemeinde. Als sie das gesehen haben, sind die alle so standen. Baff waren. Was? Maryam? Stell dir mal vor, diese rechtschaffene Frau kommt mit einem Kind, weder verheiratet. Dann haben sie direkt das klargestellt und haben gesagt, dein Vater war kein schlechter Mensch und deine Mutter war keine leichte Frau. Also du kommst aus einer guten Familie, was ist das? Maryam konnte nichts entgegenbringen. Also, und hier möchte ich auch eine Bemerkung machen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wer Allah fürchtet, wird ihm Allah subhanahu wa ta'ala wahrlich und gewiss einen Ausweg geben. Wenn du Allah fürchtest, subhanahu wa ta'ala, wird dir Allah subhanahu wa ta'ala einen Ausweg geben. Deshalb muss der Mensch auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. Das wird von uns verlangt im Islam. Und ich gebe euch zwei Beispiele von unserem Propheten Muhammad s.a.w., damit ihr seht, was das für ein großartiger Mensch er war, sallallahu alaihi wasallam. Rasul s.a.w. hat auf Allah subhanahu wa ta'ala im Guten vertraut, deshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn in der Not niemals im Stich gelassen. Es wird berichtet, dass Ata, ein Gefährte des Propheten Muhammad s.a.w. mit Abdullah ibn Umayr zu Rasul s.a.w. gekommen sind, zu seinem Haus nach seinem Tod, und fragten Aisha radiallahu anha, bitte, Aisha, erzähl uns eine Geschichte, die so schön ist über den Propheten Muhammad s.a.w. Eine wundervolle Sache, die du vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen hast. Sagt sie bei Allah, er ist eines Abends aufgestanden. Er ist ins Bett gekommen, hat sich eine Sekunde hingelegt, ist wieder aufgestanden. Aisha radiallahu anha war eine eifersüchtige Frau. Sie ist aufgestanden direkt hinterher. Dachte sie, er wird zu einer Frau oder irgend von anderen Frauen. Also direkt, wohin? Sagte Rasulullah sallam, ja Aisha, du Aisha, dharini ata'abbadu rabbi, lass mich meinem Herrn dienen. Sagte sie, da stand er dort im Zimmer und hat gebetet. Der hat so geweint, dass sein Bart voller Wasser war. Und er hat so geweint, dass der ganze Boden nass war. Sagte sie, es kam der Morgen, plötzlich klopfte jemand an der Tür. Es war Bilal ibn Rabah, der erste Muazzin im Islam. Sagte Bilal, ja Rasulallah, ich will dich holen zum Morgensgebet. Dann guckte er, wie der Prophet Muhammad s.a.w. weint. Er sagte, ja Rasulallah, du, der mir teurer ist als mein Vater, meine Mutter und meine Seele, weinst du? Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dir vergeben, was war und was sein wird. Hört mal, was er gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Sagte, soll ich nicht ein dankbarer Diener sein? Das ist, wo ihm ganz gut ging. Keine Not. Und er hat Allah subhanahu wa ta'ala nicht vergessen. Viele Menschen heutzutage, viele Muslime heute, vergessen Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wenn sie was wollen, Studenten, nehmen wir das ja direkt als Beispiel, wenn er eine Prüfung hat, kommt er zu dir, kannst du ein Bittgebet für mich machen? Ach, auf einmal hast du dich erinnert, dass Allah gibt. Warum machst du es nicht selber? Warum wendest du dich an Allah subhanahu wa ta'ala nicht selber? Guckt euch, mashallah, jeder ist gesund, jeder ist schön, jeder hat Gesundheit. Warum seid ihr nicht Allah subhanahu wa ta'ala dankbar für das, was er euch gibt? Also Rasulullah war Allah subhanahu wa ta'ala dankbar in dieser Situation, als es ihm gut ging. Und er betete die ganze Nacht. Heute, wenn du 5 Minuten betest, die kommen zu dir, um dir die Religion beizubringen. Warum machst du zu lange? Und du weißt, der eine muss dahin und ich habe was zu erledigen. Subhanallah. Aber guck mal in der Not, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn nicht im Stich lässt. Aisha radiallahu anha fragt den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hast du einen schlimmeren Tag erlebt als Uhud? Uhud, wer kennt Uhud? An diesem Tag, wo Rasul sallallahu alaihi wasallam fast getötet worden ist. Man hat ihn verletzt. Er hat geblutet. Man wollte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam töten. Also sagte Aisha radiallahu anha, hast du einen schlimmeren Tag erlebt als Uhud? Sagte Rasul sallallahu alaihi wasallam, bei Allah, ich habe von deinem Volk so viel Schlimmes erlebt. Aber am schlimmsten war das an dem Tag, als ich zu Taif gegangen bin, um sie oder ihnen die Botschaft von Allah zu überbringen und sie auf mich sauer waren und mich bekämpften und ich geblutet habe. Und dann bin ich zu Fuß gegangen, ziellos, bekümmert. Plötzlich gucke ich nach oben, ist Jibril alaihi salam in einer Wolke. Sagte zu mir, ja Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, oh du Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala hat gehört, was da passiert ist. Wenn du willst, er hat mit mir 2 Engel geschickt, sie werden diese 2 Berge auf diese Leute stürzen lassen. Aber Muhammad ist kein Rächer. Er ist kein Mensch, der für sich irgendwas haben möchte. Er möchte es für Allah subhanahu wa ta'ala. Also hat er zu ihnen gesagt, nein, umso mehr wünsche ich, dass Allah subhanahu wa ta'ala aus ihren Lenden Menschen ausbreiten lässt, die Allah preisen und dienen. Und guck mal, Maryam alaihi salam, es war eine rechtschaffene Frau. Sie hat Allah subhanahu wa ta'ala in der Not und im Guten immer gedient und angebetet. Also hat Allah subhanahu wa ta'ala sie in dieser Situation nicht im Stich gelassen. Stellt euch mal vor, sie steht da. Sie hat keine Argumente. Die kann nicht erklären, was passiert ist. Sie ist schwanger und hat ein Kind. Und dann sagen sie ihr diese Worte. Deine Mutter war keine. Und dein Vater war ein rechtschaffender Mensch. Also nach wem bist du gekommen? Dann hat sie auf das Kind gezeigt. Allah subhanahu wa ta'ala hat das Kind in der Wiege sprechen lassen. Sie natürlich wundern sich und sagen, sollen wir mit einem Kind sprechen, der gerade in der Wiege ist? Ist er gerade 3, 4 Tage alt? Machst du dich lustig bei uns? Sagt Isa alaihi salam, und das ist eine Antwort auf jeder, der sagt, zu jedem, der sagt, Isa ist der Sohn Allahs, Astaghfirullah al-Azim, Isa ist ein Gott und so. Sagt Isa, Inni Abdullah, wahrlich, ich bin der Diener Allahs. Ich bin der Diener Allahs. Und die Gelehrten sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat das extra auf dieser Stelle so genannt und erwähnt. Warum? Damit es als Antwort für diejenigen, die Zweifel daran haben. Er hat mir das Buch gegeben und ließ mich ein Prophet sein. Jetzt kommen wir hier noch zu einem Kommentar. Und er hat für mich vorbestimmt, dass ich das Gebet verrichte und die Zakat, die Abgabe, so, sozusagen eine Almosensteuer für die Armen gebe. Solange ich lebe. Und das lässt sich auch vereinbaren mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, am Ende von Surat al-Hijr, als er ihm gesagt hat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Diene deinem Herrn, bis dich der Tod ereilt. Ein Prophet sollte das Gebet verrichten. Ich frage jetzt einfach so, vorsichtig. Wie viele von uns beten? Fünfmal am Tag und verrichten das, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen vorgeschrieben hat. Rasulullah s.a.w. sagt, das Gebet ist das A und O. Wer es unterlässt, begeht Unglauben. Und Rasulullah s.a.w. sagt, das Erste, wonach der Mensch gefragt wird am Ende der Tage, ist das Gebet. Ist das Gebet gut, wird alles andere gut. Ist das Gebet nicht gut, wird nichts gut. Allah subhanahu wa ta'ala wird dich ja mit Qiyamah nicht fragen, was hast du studiert und was hast du für eine Note gekriegt und wie viel hast du Geld gehabt und was hast du für eine Miete. Nein, nein, er wird dich fragen, hast du das Gebet verrichtet, so wie ich dir das befohlen habe? Und er hat es Isa ibn Maryam befohlen. Und dann kommt noch eine, wa barram bi walidati. Und Güte meiner Mutter gegenüber soll ich ausüben. Die Gelehrten sagen, Güte einerseits, dass er, wenn er erwachsen ist, dass er seiner Mutter wegen dieser Geschichte kein Unrecht zufügt. Dass er ihr nicht sagt, wie, du bist schwanger geworden, wo ist mein Vater? Nein, dass er ihr in dieser Sache einerseits kein Unrecht gibt und andererseits, dass er gut zu seiner Mutter ist. Und ihr wisst, im Islam und im Koran, subhanallah, es gibt kaum einen Vers, mit dem At-Tawhid, dieses Ein-Gott-Glaube, verbunden wird, wie die Güte zu den Eltern. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dein Herr hat entschieden, dass du niemanden außer ihm anbetest und direkt verbunden وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ich gebe euch ein Beispiel. Sa'd ibn Abi Waqqas, damit du siehst, wie barmherzig Allah subhanahu wa ta'ala mit Eltern sind und wie barmherzig Allah subhanahu wa ta'ala sogar mit denjenigen, die an ihm gar nicht glauben. Sa'd ibn Abi Waqqas, ein Gefährte des Propheten Muhammad, war ein Vorbild. Vorbild, was die Güte zu seiner Mutter anging. Sein Vater ist gestorben, er blieb mit seiner Mutter. Und er hat sie auf Händen getragen, würden wir heute sagen in unserer Sprache. Als er Muslim geworden ist und der Islam die Tiefen seines Herzens berührt haben, kam seine Mutter und sagte zu ihm, was ist das für eine Religion, der du folgst? Sagte, das ist der Islam, willst du nicht Muslim werden? Nein, bei Allah, nicht. Als sie gesehen hat, wie ernst es bei ihm wurde, hat sie ihm gesagt, ich werde weder essen noch trinken. Dann sterbe ich. Und dann werden die Leute dich nennen, derjenige, der seine Mutter getötet hat. Was sagt Sa'd ibn Abi Waqqas zu ihr, zu seiner Mutter? Guck mal, sagte zu ihr, bei Allah, Mutter, wenn du 99 Seelen hättest, und du wirst sterben und wieder aufwachen und mir sagen, ich sollte von meiner Religion ablassen, tue ich das nicht. Allah subhanahu wa ta'ala ermahnte ihn wegen dieser frischen Worte und ließ Koran herabsenden, um ihn zu warnen. Sagte Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لِكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Wenn die dir empfehlen oder dich dazu zwingen, von der Religion abzulassen, hör dir nicht. Aber وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Sei ihm in diesseits ein guter Freund. Guck mal, wie wichtig die Güte zu den Eltern ist. Es gibt einen Satz, den habe ich vor 7, 8 Jahren gehört. Und Ich muss mir das immer bildlich vorstellen, aber ich sage euch das. Ein Gelehrter sagte, damit Allah subhanahu wa ta'ala mit dir zufrieden ist, wasch die Füße deiner Mutter täglich mit deinen Tränen. Aber guck mal heute, wie ist die Lage heute? Wie gehen wir eigentlich mit unseren Eltern, mit unserer Mutter? Die eine hat studiert. Okay, ihre Mutter hat nicht studiert. Die ist aus Marokko, aus Palästina, was weiß ich, gekommen. Ha? Die hat dort nicht gelernt. Die kann nichts. Die kann nicht lesen. Die ersten Worte, du hast keine Ahnung. Du weißt nicht. Du schreist. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir das geringste Uff, Uff. Ibn Abbas sagt dazu kommentieren, wenn Allah subhanahu wa ta'ala, oder wenn es ein schlimmeres Wort gegeben hätte, als Uff, hätte Allah subhanahu wa ta'ala das im Koran geschrieben. Gibt es nicht. Das durftest du nicht mal sagen. Aber heute, wir sind, Alhamdulillah, wir studieren, wir haben so viel, ne? Wir können ruhig den Vater oder die Mutter ein bisschen beleidigen oder anschreien oder irgendwas sagen. Das kann dir Yawm al-Qiyamah alles verderben, was du jemals gemacht hast. Und ich gebe euch noch eine Geschichte, um euch zu zeigen, wie wichtig das ist. Es gibt einen Gefährter, der heißt Al-Qamah. Dieser Al-Qamah war auch ein guter Junge, bis er geheiratet hat. Das kann auch bei uns passieren. Wenn wir heiraten, wir beschäftigen uns so sehr mit der Frau, dass wir die Mutter und den Vater vergessen. Dieser, als er geheiratet hat, hat er seine Mutter nicht mehr besucht. Und seine Frau hat ihn immer gezwungen, ich möchte das und kauf mir das und Gold und ein bisschen Seide. Also hat er kein Geld mehr gehabt für seine Mutter. Immer wenn er gekommen ist, hat er die Früchte und die Sachen, die er gekauft hat, von seiner Mutter versteckt. Eines Tages war Al-Qamah sehr krank geworden, lag im Bett. Sollte sterben. Kamen die Leute, wollten ihm sagen, sag la ilaha illallah. Er konnte mit ihnen sprechen und dieser Hadith ist richtig. Er konnte mit ihnen sprechen, er konnte alles sagen. Aber er konnte nicht sagen, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gingen sie zum Propheten Muhammad SAW. Dort war er. Ja, Rasulullah, guck mal, was da für eine Situation geworden ist. Rasulullah SAW sagt, schickt mir bitte die Mutter. Die Mutter von Al-Qamah kommt zu Rasulullah SAW, fragt, was ist los? Sagt, ja, Rasulallah, mein Sohn ist wirklich ein guter, gläubiger Mensch. Er betet, er macht, er liebt Allah, er liebt seinen Propheten. Aber er ist zu mir nicht gut. Seitdem er geheiratet hat, hat er mich im Stich gelassen. Sagt der Rasulallah, kein Problem. Hol mal ein bisschen Holz. Zünd es an und wir werfen Al-Qamah da rein. Da schrie die Mutter. Sagt, nein, bei Allah, das würde ich doch niemals zulassen. Sagt er, das ist doch, was du tust, wenn du nicht mit ihm zufrieden bist. Wird er niemals ins Paradies eintreten können. Da sagt er, du bist mein Zeuge, dass ich zufrieden mit ihm bin. Als ich zurückkam, hörte sie ganz laut in seinem Zimmer, wie er gesagt hat, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Nur dazu, diese Güte zu den Eltern. Guck nicht immer auf dich, ich. Lass dieses Ich beiseite. Dieses immer, wir achten nicht darauf, auf die. Weißt du, was deine Eltern dafür gemacht haben, dass du so bist, wie du bist? Und allein, dass deine Mutter 9 Monate dich in ihrem Bauch getragen hat, das reicht für die Quälerei, die sie durchgemacht hat. Und die Schmerzen, die sie bei der Geburt erlebt hat. Subhanallah. Und guck mal, ein gesegneter Mann, Ali ibn Abi Talib, war al-Hajj bei der Pilgerfahrt und er hat den Tawaf gemacht, die Kaaba umschritten. Hatte 7, 8, 9 Mal, Zweifel eigentlich normalerweise, er hatte keine Kraft mehr. Plötzlich sieht er einen Mann, der seine Mutter auf dem Rücken trägt und mit ihr die Kaaba umschreitet. Er steht auf und geht wieder hinterher. Dann sagen die Leute zu ihm, ich meine, wie viel Mal willst du die Kaaba umschreiten? Er sagte, nein, nein, ich habe das extra gemacht für diesen Mann. Dies ist bestimmt ein gesegneter Mann und bestimmt Allah subhanahu wa ta'ala ist ihm gegenüber barmherzig. So möchte ich auch, dass mich diese Barmherzigkeit trifft. Also wollte ich neben ihm laufen und gehen. Weil er seine Mutter so gut war. Also, gehen wir zurück. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي, dass ich gut zu meiner Mutter bin. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu dieser ganzen Geschichte, dies ist der Sohn Marias, das Wort der Wahrheit. Über sie zweifeln. Ja? Wenn du siehst, was die Christen über Jesus heute sagen und wie viel Ideen und die sind kreativ. Ne? Die machen ja alles aus ihm, weil sie wirklich nicht sich entscheiden können, was ist der eigentlich letztendlich. Aber Koran, Alhamdulillah, gibt uns Klarheit darüber. قول الحق الذي فيه يبتغون. عيسى selber sagt, Allah subhanahu wa ta'ala steht es nicht an, ein Kind, einen Sohn zu haben. Dieses Problem hat ein Sechsjähriger gelöst. Ein Sechsjähriger. Guck mal, subhanallah, wenn dir Allah subhanahu wa ta'ala Licht und Verstand gibt, ein Sechsjähriger hat mit mir gelesen, قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Und ich hoffe, dass ihr versteht wirklich, was das macht. Kann mir jemand erklären, was heißt das الصمد? الصمد. Aber ich habe euch sage jetzt, hier gibt es eine Matheaufgabe, ihr würdet die mit Leichtigkeit lösen. Aber قل هو الله أحد الله الصمد, das ist eigentlich die Voraussetzung, damit du deine Religion verstehst. Was heißt das الصمد? Komm, lass uns mal gucken, ob wir das verstehen. Diese kleine Suche. قل هو الله أحد, sag, sprich, Allah ist einzig. Nicht Allah ist eins, einzig. Es gibt niemanden, der ihm gleich ist. Allahu Samad. Wisst ihr, was Samad heißt? Samad heißt, das ist derjenige, der so versorgt, dass gar kein Ende bei ihm ist. Wenn ich jetzt zu dir komme, ich sage, kannst du mir helfen? Du kannst mir vielleicht helfen, aber du hast deine Grenzen. Der andere hat seine Grenzen, der Staat hat seine Grenzen, der König hat seine Grenzen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat gar keine Grenzen in der Versorgung der Menschen. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Stellte mir diese Sechsjährige diese Frage und sagte zu mir, ja warte, ich meine, wie? Er ist nicht gezeugt? Und wie erklärst du mir das? Einen Moment, wie soll ich das jetzt einem Sechsjährigen erklären? Habe ich erstmal überlegt. Plötzlich sagte mir, ja, ist doch klar, wenn er gezeugt wäre, dann wäre er ja kein Gott. Dann wäre er kein Gott, ein Sechsjähriger. Hat das schon verstanden? At-Tawhid, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Wer kann mir erklären, was das bedeutet, La ilaha illallah? Darauf baut sich die ganze Religion. La ilaha illallah, was das bedeutet. Was bedeutet das? Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Was bedeutet das? Wir müssen uns mit unserer Religion mehr beschäftigen, mehr Wissen über unsere Religion haben. Okay, wir gehen jetzt ein bisschen auf die Wunder, die Isa a.s. vollbracht hat. Isa a.s., erstmal, dass er sprechen konnte im Kleinalter, im zarten Kind, das war schon ein Wunder. Und er, Allah subhanahu wa ta'ala, hat ihm das Wissen über Torah, über Talmud, also das von den Juden, und über die Bibel, das Evangelium. Er wusste Bescheid über beide. Er konnte aus dem Lehm, wenn er eingehaucht hat da rein, wurde ein Lebewesen daraus. Er konnte dem Blinden wieder Augenlicht schenken. Er konnte dem Weißgefleckten, das sind Leute, die ihre Augen richtig weiß sind, eigentlich in der heutigen Zeit, würde man gar nicht eine Hoffnung haben, den zu heilen. Der hat sie geheilt. Und wisst ihr, in welcher Zeit der Isa a.s. geschickt worden ist? Man sagt, jeder Prophet wurde in einer Zeit geschickt, zum Beispiel Muhammad s.a.w. wurde in einer Zeit geschickt, in der die Dichter weit verbreitet waren. Die Sprache war ziemlich stark. Die Leute, die haben das, was wir heute an Arabisch sprechen, wenn wir da in Mekka jetzt wären, die würden uns rausschmeißen, für das Arabisch, was wir sprechen. Lies mal die Gedichte von den Gefährten, subhanallah, da stockt einem der Atem. Also Rasul wurde in einer Zeit geschickt, in der die Dichter wirklich weit verbreitet waren. Deshalb Allah subhanahu wa ta'ala hat sie herausgefordert, hat gesagt, wer von euch kann solche Worte sagen oder schreiben? Kein. Isa a.s. wurde in einer Zeit geschickt, wo die Medizin einen Durchbruch erzielt hat, geschafft hat. Deshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm diese Zeichen gegeben, um den Leuten zu zeigen, wie mächtig Allah subhanahu wa ta'ala ist. Wie mächtig. Egal wie mächtig ein Mensch sein kann, Allah subhanahu wa ta'ala ist mächtiger. Also er konnte die Toten Leben schenken. Den Toten Leben schenken. Das war ein Zeichen. Isa hat drei Namen. Isa ist sein Name, sein richtiger Name. Er wird genannt das Wort Allahs. Warum wird er das Wort Allahs genannt? Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, sei. Dann ist es geworden. Und sein Spitzname sagt man der Sohn Marias. Das sind diese drei Namen, die er hat. Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte über ihn, die auch als richtig bezeichnet wird. Und die zeigt, subhanallah, diese Verbundenheit mit diesen ganzen Religionen. Dass sie alle aus einer Quelle stammen von Allah subhanahu wa ta'ala. Die Gelehrten, wenn sie uns zeigen wollen, dass wir wirklich diesem Leben keine Wichtigkeit schenken sollten, erzählen sie diese Geschichte über Isa a.s. Es wird erzählt, dass Isa a.s. eines Tages unterwegs war. Unterwegs. Kommt ein Jude und sagt zu ihm, du Isa, der Prophet Allahs, kann ich dir folgen? Kann ich dich begleiten? Sagt er, natürlich kannst du mich begleiten. Sie gehen zusammen, machen Pause. Isa a.s. hat 3 Brote dabei. Er gibt dem Mann ein Brot, Isa isst ein Brot. Und dann geht er zum Wasser, weil er sich waschen möchte. Kommt er zurück, will seine Sachen einpacken, das Brot ist weg. Isa a.s. fragt ihn, wo ist das Brot? Und subhanallah, ihr lacht darüber, aber ihr könnt, ich erzähle euch diese 2 Geschichten, werdet ihr sehen, dass wirklich manchmal eine Kleinigkeit, in die er wirklich alles im Leben verderben kann. Alles. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala hat einer Frau, die ihren Körper verkauft hat, eine Beri min Bani Israel, hat ihr vergeben, als sie einem Hund aus ihrem Schuh Wasser zu trinken gegeben hat. Und was ist einem Hund Wasser zu geben im Vergleich zu dem, was sie gemacht hat? Aber Allah ist barmherzig und Allah, bei ihm geht nichts verloren. Also fragt er, wo ist das Brot? Sagte, ich weiß es nicht. Ja, Isa hat die Sachen eingepackt, die sind weitergegangen. Sie kommen an einem blinden Mann. Isa, ich mache das kurz. Spricht zu dem Mann, ich bin blind. Wärst du dankbar, wenn ich dir dein Augenlicht zurückgebe? Durch Allahs Hilfe? Ja, er gibt ihm das Licht. Bei dem, der dir dieses Zeichen gezeigt hat. Wo ist das Brot? Ich habe nichts gesehen. Okay, weiter. Sehen Sie einer, der liegt auf dem Rücken. Und er kann sich nicht bewegen. Gelähmt. Er spricht mit ihm. Wärst du Allah dankbar, wenn ich dich heile? Sagte er. Er heilt ihn. Der Mann steht auf. Bei dem, der dir dieses Zeichen gezeigt hat. Wer hat das Brot gegessen? Ich weiß es nicht. Subhanallah. Die gehen weiter. Isa a.s. muss einen Fluss überqueren. Es gibt keine Brücke, es gibt keine Straße. Sagte Isa zu ihm, halte dich an meinen Füßen. Wir gehen über das Wasser. Er geht mit ihm über das Wasser. Sagt ihm, Isa, zu dem Mann, wer hat das Brot gegessen? Ich weiß es nicht. Aber es ist ein Brot. Und dieses Brot kann immer zu Schlimmerem führen. Deshalb sagt der Islam, eine kleine Sünde, wenn der Mensch von der nicht ablassen will, kann zu einer großen Sünde werden. Wichtig. Isa a.s. macht Pause, er sieht eine Gazelle, ruft sie, kommt sie zu ihm, sie legt sich hin für ihn. Er schlachtet sie, er macht Essen, er sagt ihr, steh auf mit Allahs Hilfe. Sie steht auf, läuft davon, sagte zu ihm, bei Allah, der dir dieses Zeichen gezeigt hat. Wer hat das Brot genommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sie gehen weiter, kommen zu einem Berg. Isa a.s. spricht zu dem Berg und sagt zu dem Berg, sei Gold. Ein Riesenberg aus Gold. Teilt ihn in 3. Sagt Isa zu dem Mann, ein Teil für dich, ein Teil für mich und ein Teil für denjenigen, der das Brot gegessen hat. Da schrie der Mann und sagt, ich war's. Sagte Isa a.s., du kannst das Gold behalten. Du kannst das Gold behalten. Isa geht und lässt den Mann da stehen. Du musst dir vorstellen, heute könnte ich vielleicht die Spedition so und so anrufen. Alle kennen sie mit ein paar LKWs, dann können sie das ganze Gold laden. Damals gab es das nicht. Also der Mann musste sich irgendwas einfallen lassen, wie er das Gold transportiert. Während er da sitzt, kommen 2 Freunde. Straßenräuber. Gold glänzt. Wollen ihn töten? Sagt er mal, wir haben doch genug Gold da. Ah, für uns alle 3, ist das nicht schön? Setzen sie sich hin, überlegen. Einer nimmt einen ab zur Seite und sagt zu ihm, sollen wir nicht den einen töten? Und dann haben wir das Gold für uns beide. Sagt er, was sollen wir machen? Schick ihn zum Markt, er soll Essen holen. Der eine geht zum Markt und denkt sich auch unterwegs, ich bin doch nicht dumm, soll ich das Gold mit den beiden teilen? Ich tue denn ein bisschen Gift da rein. Er tut den Gift da rein, kommt mit dem Essen zurück. Sie freuen sich mit dem Baseballschläger und was ich was habe. Der ist tot. Subhanallah. Er setzt sich hin vor seinem Berg und isst das Brot. Also das Essen, was mitgebracht worden ist, liegt da tot. Isa a.s. kommt mit seinen Jüngern, also seinen Gefolgsleuten, und sieht diese Situation. Sagt zu seinen Leuten, dies ist das Diesseits, das Leben. Davor solltet ihr euch in Schutz nehmen. So verführerisch ist das Leben. Und was haben die drei davon von einem Brot? Was haben die? Die haben weder Gold mitgenommen, weder irgendwas mitgenommen. Und die kommen zu Allah subhanahu wa ta'ala, Yawm al-Qiyama, stehen vor ihm und haben nichts Gutes mitgebracht. Deshalb, jeder von euch, der sich auf den Weg zu Allah begibt, und er ist auf dem Weg, ob er es will oder nicht, ist er auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala, sollte sich drei Punkte immer vor Augen halten. Wichtig. Bin ich mit Allahs Gebote und Verboten sorgfältig umgegangen? Habe ich irgendwas vorbereitet, um Allah subhanahu wa ta'ala zu begegnen? Allah subhanahu wa ta'ala sagt folgendes im Koran: O ihr diejenigen, die den Iman verinnerlicht habt, jede Seele oder jede eine Seele soll schauen, was sie vorausgeschickt hat. Jeder von euch studiert, ich gebe euch nur ein Beispiel. Wenn ihr jetzt fertig mit eurem Studium seid und ihr werdet eure ganzen, was habe ich gemacht und was habe ich studiert und meine Note und ich habe ein Praktikum da gemacht, du willst das zeigen, damit du diese Stelle bekommst. Ich sage dir, was wirst du machen, wenn du zu Allah subhanahu wa ta'ala kommst? Hast du was zu zeigen? Und die dritte Sache, die du immer dir vor Augen halten sollst, und darüber rede ich über diese Zeichen, weil er zeigt ihm Zeichen. Er zeigt ihm Zeichen, aber er kommt nicht zurück von seiner Sünde. Wenn der Tod kommen würde, wärst du bereit zu sterben, so wie du bist? Das ist die Frage. Und viele von uns würden sagen, ich bin jung. Frag, wie viele Väter ihre Kinder selber begraben haben. Und ich erzähle euch einen Mann, und Allah subhanahu wa ta'ala braucht keine Wunde, dass jemand stirbt. Ein Mann, den ich sehr geliebt habe. Und das war ein Gelehrter in unserer Stadt. Der war 39 Jahre alt. Kerngesund. Und der war der schönste, also der hat Koran rezitiert auf der schönsten Art und Weise. Wenn er Koran gelesen hat, die Bäume haben zugehört, die Steine haben zugehört, die Vögel haben zugehört. Er kommt nach Hause von der Arbeit, setzt sich hin, seine Frau erzählt. So zufrieden war er, so ruhig sah er aus. Ich habe ihm den Kaffee gebracht, er hat seinen Kaffee getrunken. Ich ging kurz in die Küche, kam zurück, der lag tot da. Deshalb, wir wissen, jeder weiß von uns, dass er eines Tages sterben wird. Aber wir haben das für, ich werde mit 70, mit 80 Jahren. Ich meine, 70 Jahre. Subhanallah. Deshalb macht euch Gedanken über euer Leben. Macht euch Gedanken über euer Leben. Und wir haben über ein Brot gesprochen. Ich gebe euch noch ein Beispiel für ein Brot. Aber dieses Brot hat seinen Freund gehoben. Es wird erzählt, und auch eine richtige Erzählung, und damit beende ich meinen Vortrag. Es wird berichtet über einen Priester, der Allah subhanahu wa ta'ala 700 Jahre angebetet hat. Damals, die Priester haben ein langes Leben gehabt. Und sie haben nichts anderes getan, außer essen, trinken, Allah anbeten. Die haben mit den Leuten nichts zu tun. Die haben irgendwo in den Bergen gelebt. Eines Tages wollte er in die Stadt gehen. Ging in die Stadt, auf den Markt, sah eine Frau, bildschön, hat sein Herz mitgenommen. Wirklich so jetzt sagen. Er direkt hinterher, blieb mit dieser Frau 7 Nächte. Hat das getan, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm verboten hat. Deshalb, heutzutage solltest du wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir nicht die Unzucht verboten hat. Er hat dir gesagt, alles, was dich in der Nähe bringt, solltest du dem fernbleiben. Nachdem der Mann aufgewacht ist und sah, was er gemacht hat, ist er von dem Ort gelaufen. Und die Erzählung sagt, er ist 1 Meter gegangen, hat sich niedergeworfen, bat Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung, ist aufgestanden, ist weitergegangen. 1 Meter, immer so. 3, 4, 5 Tage, 10 Tage ist er unterwegs, ohne Essen, ohne Trinken. Plötzlich kommt er in einem Dorf, wo 12 Leute sitzen, arme Leute, Obdachlose. Diese wurden von einem Orden versorgt, von einem Priester, der hat ihnen jeden Tag 12 Brote gegeben. Der Priester kommt mit dem Boten. Jeder andere. Plötzlich fehlt ein Brot. Einer steht auf, wo ist mein Brot? Hey. Der Priester sagt zu ihm, ich habe euch wie immer 12 Brote gebracht. Der Mann, als er gemerkt hat, der gesagt hat, guck mal, ich habe Unzucht betrieben. Und ich habe das, was Allah subhanahu wa ta'ala mir verboten hat, gemacht. Soll ich noch dem einen sein Essen wegnehmen? Nein. Hier, das ist dein Brot. In der Nacht ist dieser Mann gestorben. Wurde vor Allah subhanahu wa ta'ala vorgeführt. Dann hat man diese 700 Jahre. Wenn ich überlege, subhanallah, Rasul sallam berichtet, 700 Jahre, wie lange leben wir? 60, 50, 40, wenn es hochkommt, 80 Jahre. Dieser Mann hat Allah subhanahu wa ta'ala 700 Jahre angebetet. Man hat die guten Taten auf dieser Schale getan und man hat die Unzucht 7 Nächte auf einer Schale getan. Pack, die Sünden haben alles kaputt gemacht. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, schickt meinen Diener ins Höllenfeuer. Plötzlich ruft ein Rufer und Allah subhanahu wa ta'ala weiß es Bescheid, bei ihm geht nichts verloren. Allah entgeht nichts, das solltet ihr wissen. Allah subhanahu wa ta'ala entgehen nicht die leisen Schritte einer Ameise in einer schwarz-dunklen Nacht unter einem stummen Stein. Entgehen nicht. Nichts entgeht ihm. Also sagt er, aber du hast eine gute Tat getan, als du das Brot abgegeben hast. Man hat das Brot auf die Schale getan, dann hatte der Mann wieder eine gute Tat und diese schlechten Taten waren weg. Hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm gesagt, geh ins Paradies. Was ist ein Brot? Wisst ihr, was Al-Khidr zu Musa gesagt hat? Kennt ihr die Geschichte von Surat Al-Kahf? Als Al-Khidr Musa begleitet hat. Also Musa hat Al-Khidr begleitet. Und Al-Khidr hat zu Musa gesagt, frag mich nach nichts, wenn du es siehst. Du sollst nach nichts fragen. Er ist mit ihm gegangen. Es, was passiert, hat er ihn nachgefragt. Zweites passiert. Danach, wisst ihr, was er gesagt hat? Hada firaku baini wa baini. Hier trennen sich unsere Wege. Warum? Weil du dreimal meinem Befehl dich widersetzt hast. Sagt ein Gelehrter kommentierend dazu. Wenn der Khidr zu Musa nach dreimal sagt, hier trennen sich unsere Wege, hast du nicht Angst, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir sagt, nachdem du 100-mal oder 1000-mal seine Wege oder seine Gesetze gebrochen hast, dass er dir sagt, dieses, hier trennen sich unsere Wege. Das ist ungefähr in Kürze die Geschichte von Isa und ein bisschen, hoffe ich, Weisheiten dazu, die uns im Leben ein bisschen weiterbringen, inshallah. Und das Beste, was man im Leben macht, ist Allah zu fürchten und Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu folgen. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك